Schätzchen, lass die Lampen aus, denn heute ist stromfreier Sonntag. Da reicht uns nur der Kerzenschein. Schätzchen, lass die Lampen aus, denn heute ist stromfreier Sonntag. Da reicht uns nur der Kerzenschein. Sie führen ein Leben von der Stange, deshalb gehen sie zu Anti-Atomkraft-Demos, brüllen im Chor die Parolen der anderen und tragen Uniform, Atomkraft, nein, danke, Buttons. Und zu Hause läuft der Wäschetrockner Rodeo. In Gemeinschaft zeigen sie Flagge. Können sich im Nachhinein ebenso gemeinschaftlich darüber echauffieren, dass die Herrschaften in Berlin den kleinen Mann von der Straße nicht mehr ernst nehmen. Schätzchen, lass die Lampen aus, denn heute stromfreier Sonntag. Reicht uns nur der Kerzenschein. Schätzchen, lass die Lampen aus, denn heute ist stromfreier Sonntag. Da reicht uns nur der Kerzenschein. Ich spreche von etwas anderem. Als Konsumenten haben wir doch Möglichkeiten, uns zu verweigern. Wir nehmen keine schmutzigen Produkte mehr an. Marktwirtschaft. Das ist kultureller Kapitalismus. Das ist ein richtiger Fuckfinger. Ein Fuckfinger in Richtung System. Schätzchen, lass die Lampen aus, denn heute ist stromfreier Sonntag. Da reicht uns nur der Kerzenschein. Schätzchen, lass die Lampen aus, denn heute ist stromfreier Sonntag. Da reicht uns nur der Kerzenschein.